Erster ein Lied von David. Es ist für die Einweihung des Tempels. Zweiter ich lobe dich, Jahwe. Du hast mich gerettet. Meine Feinde konnten sich nicht freuen. Dritter Jahwe, mein Gott, ich rief zu dir. Du hast mich gesund gemacht. Vierter Jahwe, du hast mein Leben gerettet. Ich war fast tot. Du hast mich zurück ins Leben gebracht. Fünfter lobet Jahwe, ihr guten Menschen. Dankt seinem heiligen Namen. Sechstes, sein Zorn ist nur kurz. Seine Güte bleibt ein Leben lang. Am Abend weinen wir. Am Morgen freuen wir uns wieder. Siebter, ich dachte, ich bin sicher. Ich werde niemals fallen. Achter Jahwe, du hast mir geholfen. Du hast mich stark gemacht. Dann hast du dich versteckt. Ich war sehr traurig. Neunter, ich rief zu dir, Jahwe. Ich bat dich um Hilfe. Zehnter, was hast du davon, wenn ich sterbe? Wenn ich in die Erde gehe? Kann ein Toter dich loben? Kann er von deiner Güte erzählen? Elfter, höre mich, Jahwe. Sei gut zu mir. Jahwe, hilf mir. Zwölfter, du hast mein Weinen in Tanz verwandelt. Du nahmst meine Trauer weg. Du gabst mir Freude. Dreizehnter, so kann ich dich loben. Ich will nicht schweigen. Jahwe, mein Gott, ich will dich immer preisen.